In der Apologie des Hippokrates ist zu lesen, dass er das Auf- und Untergehen der Sterne beobachtete und Rückschlüsse auf das Wohlbefinden und die Konstitution des Patienten zog. Daneben vereinte er ein tiefes Wissen über Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele auf Krankheit. Ein Arzt, der nichts von Astrologie versteht, ist eher ein Narr zu nennen, denn ein Arzt. Das ist ein Zitat von Paracelsus. Der Schweizer Arzt Paracelsus wird heute als Vater der Homöopathie angesehen. Er betonte die Analogie zwischen dem äußeren und dem inneren Universum und den Teilen des menschlichen Organismus zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Er konstatierte auch, dass der Mensch aus drei Körpern bestehe, dem physischen, dem siderischen in Klammern seelischen und dem Körper des Lichtes in Klammern Geist. Viele Aspekte der holistischen Zahngesundheitsbetrachtung sind letztlich altes Wissen, das wiederentdeckt und reintegriert wird. Das, was die moderne mechanistische Medizin durch die strikte Trennung von Körper, Geist und Seele verloren hat, wird heute mehr denn je zurückerobert und als ein wichtiger Ansatz ganzheitlicher Heilung angesehen. In diesem Kontext ist die Sprache der Zähne als eine wundervolle Möglichkeit zu sehen, ein umfassendes Bild über den Ursprung eines Symptoms und sich selbst zu erhalten. Kapitel 1 – Grundlagen. In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um das Grundverständnis von Sprache als Kommunikationsmittel. Es erscheint mir wichtig, darauf ein Licht zu werfen, bevor ich zur Sprache der Zähne überleite. Was ist Sprache? Um Ihnen einen Überblick über die Grundprinzipien von Sprache aus linguistischer Perspektive zu geben, möchte ich mit der Zusammenfassung von Aufbau und Funktion der Sprache aus dem Buch Neuropsychologie von Carnath Trier im Springer Verlag erschienen beginnen. Anders als die traditionelle Grammatik bestrengt die moderne Linguistik sich nicht darauf, bestimmte Sprachen präzise zu beschreiben, sondern ihr Hauptanliegen ist es, eine allgemeine Theorie über Sprache zu entwickeln und somit etwas über wesentliche kognitive Fähigkeiten des Menschen ausfindig zu machen. Die moderne Sprachwissenschaft geht davon aus, dass wir eine Grammatik in unseren Köpfen haben und dass eine Sprache eine Menge von Regeln und Prinzipien im Geist, in Klammern Mind, Brain, eines Sprechers ist, die die Menge von Sätzen spezifiziert, die gebrauchen könnten, sofern nicht außersprachliche Faktoren wirksam sind. Untersuchungsgegenstand der Linguistik ist somit die sogenannte sprachliche Kompetenz, die innere Sprache, die impliziten Kenntnisse, die jeder Mensch hat und die er ständig befolgt, ohne sie jedoch direkt beobachten zu können. Aufgabe der Linguistik ist es, die mentalen sprachlichen Regeln und Prinzipien explizit zu machen. Hauptgegenstand der Psycholinguistik ist die sogenannte sprachliche Performance, das heißt, die Untersuchung der Mechanismen, die es einer Person ermöglichen, diese impliziten sprachlichen Kenntnisse während der unmittelbaren sprachlichen Verarbeitung in unterschiedlichen Aufgaben und Modalitäten umzusetzen. Sprache ist demnach eine Informationsübermittlung zum Zwecke der Sichtbarmachung impliziten Wissens nach außen. Das Wort Sprache ist in unserem Verständnis mit menschlicher Kommunikation verknüpft, kann aber aus der reinen Definition auch auf andere Systeme übertragen werden. Insofern ist im speziellen Fall der Informationsvermittlung des Körpers auf das Speichermedium Zahn und umgekehrt der metaphorische Begriff Sprache der Zähne anzuwenden. Laut Sprachwissenschaft hat jede Sprache einen einheitlichen Aufbau, um dem System eine reproduzierbare Ordnung zu geben. Aufbau von Sprache. Um Sprachen zu klassifizieren, bedarf es einer uneinheitlichen Stopp.